Achso. Also, wir fangen mal an. Mit jetzt? Was? Mit was fangen wir an? Mit dem guten Leben? Oder? Ja. Interviews fangen manchmal von selbst an. Jammers. Mit den Jammers, ja, mit den Jammers fangen wir an. Fangen mit dem Einfachsten an. Mein Name, Anatoli. Das heißt, ja. Sonne. Sonne? Sonne. Anatoli kommt der Sonne. So, mit was soll ich anfangen? Gut. Müssen wir ja ein bisschen fein sprechen, was? Mikro Beute Kunst. Überleg mal, was du redest. Warum denn? Ich quetsche auch alles aufeinander. O-Töne und das echte Leben im Radio. Feature von Giuseppe Mayo. Das ist auch schon ein schönes Stichwort, das jetzt yeah. gehört. Also ich schnippel ja nachher der doch nochmal einen Grumm, oder? Also eigenartig. Das soll ja vorkommen, dass man die eigene Stimme ja, kaum kennt. Ne? Ja, gut, ich danke Ihnen. So, ja, danke schön. Das war... Das kommt mir alles ein bisschen zu lang vor. Sie sind schon einverstanden, dass ich daraus jetzt Teile nehme und in meine Arbeit einfließen lasse, ne? Fragt der Interviewer nach getaner Arbeit. Ja, natürlich, dafür haben wir das doch jetzt gemacht, oder? Antwortet der Befragte. Naja. Was passiert da? Naja, die... Freundlich, aber auch ein wenig irritiert von dem Denkprozess, den die Frage jetzt langsam in Gang setzt. Was meinen Sie damit? Sind Sie wirklich damit einverstanden, dass ich Ihre Stimme jetzt wie der Jäger seine Beute nach Hause trage? Dass ich mir nehme, was ich brauche, herausschneide und bearbeite? Dass ich Ihre Stimme einbinde in ein größeres Ganzes, das Ihnen noch gar nicht und mir vielleicht auch erst allmählich schwant? Interviews sind Begegnungen auf Zeit. Das Mikrofon löst die Stimme von Ihrem Körper und verwandelt sie in Audiomaterial. Einfangen, mitnehmen, verschwinden. Nö, deshalb habe ich das eigentlich ganz ruhig angegangen und bin nachher also auch sukzessive vom Matrosen bis zum Kapitän durchgegangen. Nicht? Einverstanden damit, dass ich für meine Zwecke darüber entscheide, wo Sie zu sehr ausschweifen? Doch. Und wo ich Ihren Gedankengang abkürze und vereinfache? Nur Nebel und 7 Lotsen gehabt. Nicht? Wo Sie zu lange überlegen, sich selbst widersprechen und wo man Sie denken, aber nicht sprechen hört? Väterlicherseits, der ist schon... Susan Sonntag sah in der Fotokamera die Sublimierung des Gewehrs. Menschen abfotografieren heißt, ihnen Gewalt antun. Das Mikrofon hingegen kam in der Kritik bisher vergleichsweise glimpflich davon. Dabei hantiert es im selben magischen Bereich wie die Kamera. Das Mikrofon nimmt und gibt Stimme. Schluss. Die Leute. Sind Sie einverstanden mit diesem Experiment? Dass andere Sie und Sie sich selbst einmal ganz anders hören. Sauber geschnitten, kollagiert und einmontiert in ein vielstimmiges Feature. Und ich bin gar nicht mehr da. Böse Männer, Kinder nicht. Die machen hinter meinem Körper schon Faxen. Ja. Mir haben die Leute ihre Stimmen einfach gegeben. So ein richtiger Patriarch. Und freiwillig gegeben. Und ich habe ihnen auch jedes Mal gesagt, was ich machen werde. Dass ihre Stimmen, so hart das klingt, dass das Material zerschnitten wird. Sie wussten das und waren damit einverstanden. Ich bin auch. Ja, wirklich Arbeiter. Alle Ehre, muss ich wirklich sagen. Gell. Ich bin auch wirklich Arbeiter. Kapitel 1. Aus der Hüfte. Wenn ich rechtzeitig reinkommen wäre zu Enslin, ich hätte das ludernde Vieh gezogen, bis ich einen Hals gehabt hätte wie eine Giraffe. Sagen Sie mal, Frau Dr. Harms, wie heißt das auf Spanisch? Uno momento, señor. Sie sind in der Ruhe. Was aber eben am schlimmsten ist, das sind die Kinder. Das war mein größter Traum es gewesen, frei zu sein, tanzen gehen, dich amüsieren und andere Männer auch, bin ich ganz ehrlich. Also der hat mich gar nicht mehr interessiert. Die fand ich also echt blöde. Das Feature zeigt uns Menschen, die sich auf dem Schachbrett des Lebens bewegen. Oder von Kräften angetrieben, bewegt und geschoben werden. Von Kräften, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. und hatte auch dann immer das Gefühl, du verpasst was, du hängst dein ganzes Leben an so einen ollen Suffkorb, der nicht arbeiten geht und dann hast du drei Kinder am Hintern zu hängen. Also mein größter Wunsch war immer weg. Wenn es in den vielen internationalen Features, die ich gehört habe, eine Konstante gibt, dann jene, dass normalerweise nicht die Könige, sondern eher die Bauern zu Wort kommen. Nicht diejenigen, die wollen und können, sondern diejenigen, die gerne würden, aber nicht können. Und die anderen, die könnten, aber nicht wollen. Man glaubt immer Wörter zu verstehen. Aber es ist keine Sprache. Es sind immer die gleichen Laute. Eigentlich ist Roswitha gar nicht behindert. Sie hat nur nie sprechen gelernt. Ein Heimkind. Oft schafft dieses menschliche zu kurz kommen. Dieser Abgrund zwischen Traum und Tat, die Grundlage für die besten Radio-Features, die ich je gehört habe. Manchmal bin ich dann auch losgegangen in so einen Geschäften, hab mir Süßigkeiten geklaut. Ich habe mit meiner Frau nur Ärger, wenn ich eh nicht über den Durst trinke. So. Ehrlich, sonst. Auch so Snickers, Reider, Tafel Schokoladen. Sie sprechen von etwas Unerfülltem, Unvollständigem, Unvollendetem. Das ist eigentlich im Prinzip alles, was ich von Ralf fast sagen kann. Und die Protagonisten wissen das. Meine Eltern haben gesagt. Und geben sich in diesem Wissen zu erkennen. Wir können es nicht mehr so. Und gewinnen unsere Zuneigung. Mit ins Geld rumschludern, wie wir sonst immer waren. Wir müssen jetzt, weil Papa arbeitslos ist, er muss suchen. Wer könnte diese Geschichten besser erzählen als die Protagonisten selbst? Echte Menschen, in ihren eigenen Worten, mit ihrer eigenen Stimme. Frei und aus der Hüfte. Im Hier und Jetzt und ohne vorgefertigten Text. Und dann habe ich mir das Wandergewerbe hier geholt und habe lang Banane gemacht. Rabodonga, sagt man da. Und mit Zylinder haben wir da gearbeitet, verstehen Sie? Ja, ja, der eine oben, der eine unten. Ich war der Untermann, mein Kollege war oben auf dem Wagen. 1, 2, 3. Originalton ist der lebende Beweis, ist Live-Übertragung von Gedanken in Worte, in Stimme. O-Ton geben heißt, sich beim Denken zeigen und zuhören lassen. Mit allen Gefahren der ungeübten Performance, die man so kennt. Der Ton, der muss ja. Ach du meine Güte. Mit allen verstotterten Versprechern, mit allen Aussetzern und Wiederholungen und Nebensätzen, die nirgendwo hinführen. Ja, das ist richtig und es ist wiederum nicht richtig. Und die ersten Schwierigkeiten gab es zwischen Gudrun und Reinhold. Originalton ist der atmende Beweis. Der Bernd ist ja so ein rechter Einzelgänger. Also außer der Gabi kennt er niemanden, jedenfalls kam niemand zu ihm. Die Körperstimme des Einzelfalls. Und Gerd hat so viel Bekannte auch nicht, er kriegte auch keinen Besuch. Die Laien und Experten des eigenen Schicksals. Es genügt nicht nur alternativ zu sein und lockerflockig, sondern man muss es auch managen. Die Helden und Verlierer, die Kämpfer und Grübler. Und Martha und ich eigentlich doch sehr oft. Die ungeschulten Bescheidwisser und die wortreich Ratlosen. Dann wissen Sie noch weniger als ich. Und dann sagten Sie, die hätten mich in Rigging getestet. Ich bin noch nie in Rigging getestet worden. Da sind die Ärzte viel zu dumm, um mich zu testen. Sie freimütig berichten, was das Leben Ihnen nicht erspart hat. Und Sie wissen ganz genau, dass ich gesund bin und gar nicht krank bin. Originalton ist manchmal vermündlichte Wissenschaft. Die Laien und Experten ihres Fachgebietes, die sprechen, wie sie schreiben. Ich glaube, wenn man den Seemannsberuf an der Jahrhundertwende heute mit der Jahrhundertwende vor 100 Jahren vergleicht, hat sich dieser Beruf vollständig verändert. Die sachbezogene Betrachtung, der noch einzusortierende Aspekt. Ja, ist alles sehr komplex. Das kommt sehr drauf an, das ist sehr differenziert zu sehen, es kommt drauf an, wo er fährt. Die Stimme der Vernunft, der Fakten. Es geht hier darum, erst einmal ein viel besseres, genaueres Modell zu rechnen, das einfach sehr viel feinteiliger ist, wo mehr Informationen reingeht, als man eigentlich so bis vor kurzem noch wusste. Verbot eine Frau mit dem Fahrrad im Dorf. Bestechend ist er, wo er keine Angst vor sich selbst hat. Ich habe gesagt, man ist Deutschland, ich will eine Fahrrad. Mein Mann sagt, du kannst eine Fahrrad. Ich habe gesagt, ein rotes Fahrrad bringst du mir. Rot. Gefällt mir rot. Manchen Originalton sollte man besser zweimal hören, damit man versteht, dass er von einem schmerzhaft in Erfüllung gegangenen Wunsch erzählt. Von einem roten Fahrrad. Ich habe gesagt, man ist Deutschland, ich will ein Fahrrad. Mein Mann sagt, du kannst ein Fahrrad. Ich habe gesagt, ein rotes Fahrrad bringst du mir. Rot. Gefällt mir rot. Ich habe das Lernen allein. Einmal hingefallen, zack, ich bin bei der Sauna. Die ganze Geschichte kaputt, die ganze Jacke kaputt. Manchmal aber empfiehlt es sich, einen O-Ton dreimal zu hören, damit er seine ganze griechische Lebensweisheit entfalten kann. Ich habe gesagt, man ist Deutschland, ich wolle ein Fahrrad. Mein Mann sagt, du kannst du nicht fahren. Ich habe gesagt, ein rotes Fahrrad bringst du mir. Und mit jedem Hören rot. Kommt ein Detail hinzu. Gefällt mir rot. Ich habe gesagt, ich lerne allein. Wird das Bild dieser Frau etwas klarer, oder? Einmal hingefallen, zack, ich bin bei der Sauna. Die ganze Geschichte kaputt, die ganze Jacke kaputt. Und das könnte einem zu denken geben. Sag, wie kommst du jetzt morgen zum Arbeit? Einmal gefallen, zweimal gefallen, ich muss lernen. Sodass man ihn fast auch ein viertes Mal... Das machen wir dann in der Podcast-Fassung. Nur im Originalton bekommen wir... Das wirkliche Sprechen wirklicher Menschen. Im Gegensatz zum Ablesen verfasster Texte durch Schauspieler und gelernte Sprecher. So wie ich einer bin. Ich habe Ihnen jetzt ein Zitat von Wilhelm Genazzino vorgelesen. Aus einer Polemik gegen das Originalton-Hörspiel. Doch dazu später. Jetzt aber machen wir erstmal das Fenster auf. Strecken das Mikrofon in den Fluss der Zeit, in die immer nur apostrophierte, nie ganz erfassbare Wirklichkeit, von der wir immerzu nur Proben nehmen, Luftproben, Schallabdrücke. Ja, nichts anderes, zitternde Luft. Alexander, spiel doch mal kurz diese zweite Musik, dann gehe ich kurz in die Knie, ja? So, also, ich verneige mich hiermit nachträglich und in tiefer Dankbarkeit vor den Pionieren und Technik-Nerds der ersten Stunde, die uns beigebracht haben, Lichtwellen und Schallschwingungen aufzuzeichnen. Ihr seid einfach der Knaller. Ja, und auch 120 Jahre später gebe ich offen zu, ich habe diesen Trick nicht ganz kapiert, wie aus diesen Luftdruckaufzeichnungen dann wieder eine Stimme wird. Aber es ist vielleicht auch besser so, wer will schon wirklich wissen, wie der Mensch zu seinen Träumen kommt. Dem Traum folgen und nochmals dem Traum folgen. Ja, und das ist der Gerede, das Ausschlaggebende, dass wir mit einem Wasserflugzeug geflogen sind. Kapitel 2 Frischluft. Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin. Die Geschichte des Originaltons ist eine Ausbruchsgeschichte. Der Held dieser Geschichte ist das Mikrofon. Sein Gefängnis ist die 3x3 Meter enge, mit Pferdedecken schallisolierte Sprecherkabine im Dachboden des Berliner Voxhauses am Potsdamer Platz. Von hier überträgt das Edison-Kohle-Mikrofon die erste Berliner Funkstunde. Live. Cello-Solo mit Klavierbegleitung. Wir schreiben das Jahr 1923. Andantino von Kreisler. Gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urak. Am Flügel Herr Fritz Goldschmidt. Die Musikeinspielung nahm das Mikrofon mal live im Studio auf und manchmal auch vom Grammophontrichter ab. Mal heiter und mal ernst, aber im stets feierlichen und natürlich männlichen Brustton. Hier etabliert sich ein erster Habitus, zeigt der Rundfunk, was er sein will. Damals habe ich die Aufgaben des Rundfunks, als Hauptaufgabe des Rundfunks erkannt, den einsamen einzelnen Menschen zu dienen, indem ich hinwies auf die Schiffe auf See, die einsamen Leute in den Heidedörfern, nicht wahr? Die einsame Witwe, die also fern jeden Leben, die ohne Zusammenhang mit dem Leben leben muss, an diejenigen, die sich keine Konzerte leisten können und so weiter. Und gesagt, dass denen ein neues Leben gebracht wird. Ein buntes Programm aus einem von der Welt abgeschirmten Dachboden. Es bedurfte eines Pioniers wie Alfred Braun. Wie anders das aussah, als wir mit unserem Mikrofon vor 25 Jahren das erste Mal den Mut aufbrachten. Er war einer der Ersten, die das Mikrofon aus seiner Halterung schraubten. Aus unserem Haus, aus dem Voxhaus hinauszugehen. Und aus dem schallisolierten Studio nach draußen trugen. Jetzt kam Frischluft an die Geschichte. Technisch möglich war dies mit der Einführung der Schallfolie. Bis 1928 war eine feste Kabelleitung vom Aufnahmeort zum Funkhaus nötig. Mit dieser neuartigen Aufzeichnungstechnik der Schallfolie und der Wachs- bzw. Schellackplatte konnten die Signale des Mikrofons zum ersten Mal direkt in einem mobilen Einsatzwagen, dem Übertragungswagen, aufgezeichnet werden. Stufe 1 der Ausbruchsgeschichte des Mikrofons. Ich habe nunmehr die Bauurkunde zu verlesen. Bauurkunde. Am 29. Mai 1929. Im Mai 1929, bei der Grundsteinlegung des Haus des Rundfunks in Berlin-Charlottenburg, wurde diese Aufzeichnungstechnik zum ersten Mal erfolgreich erprobt. Die Spitze des Zuges und die voraufgehende Kapelle zieht am Haus vor. Und wenige Monate später dann, am 8. Oktober 1929, stand Alfred Braun mit dem Mikrofon auf offener Straße und berichtete, was er sah. Der Sarg wird vor dem Haus Halt machen. Jetzt weithin über die Köpfe, über die Tschakos und über die Zylinder hinweg wird der Sarg bedeckt von der Reichsfahne und vom Grün und von den Blumenfarben der Kränze sichtbar. Hier, liebe Zuhörer, setzt die Beobachtung zweiter Ordnung ein. Alfred Braun lauschend wohnen wir zugleich der performativen Geburtsstunde des Originaltons bei. Der Originalton ist per Definition der an einem Aufnahmeort aufgezeichnete oder von dort übertragene Ton. Zum ersten Mal also ist der Radiomacher jetzt Teil der Szenerie, die er beschreiben will. Im bedächtigen Staccato hat er seine skriptlose Rede dem langsamen Schritt des Trauerzuges angepasst. Deutschlands erste Live-Reportage. Hinter dem Sarg sieht man den Reichspräsidenten, der zu Fuß dem Sarg folgt. Bleibt vor dem Hauptportal stehen und sieht dem Sarg nach, der langsam jetzt an das Fenster des Arbeitszimmers fährt. In langsamem Schritt zieht die Spitze des Zuges. Und wie von selbst? Die hinter der berittenen Schutzpolizei noch vor dem Sarg herfolgt. Senkt der Reporter seine Stimme? An unser Mikrofon vorüber. Lässt den Hörer über den gedämpften Tonfall miterleben, wie dicht der geschmückte Sarg des Außenministers jetzt an seinem Mikrofon vorbeidefiliert. Der Sarg ist vorm Hauptportal des Auswärtigen Amtes angelangt. So nah am Geschehen war der Hörer noch nie. Hinter dem Sarg sieht man den Reichspräsidenten, der zu Fuß dem Sarg folgt. Die Flüsterreportage war geboren. Entstanden ist diese sogenannte Flüsterreportage, wie man das in Berlin nannte, bei einem Anlass im Ausland. Ich wurde nach Stockholm geschickt, die Verleihung des Nobelpreises an Thomas Mann zu übertragen. Diese Verleihung wurde und wird wohl auch noch heute vom König selber vorgenommen. Der hatte irgendeine, wenn nicht eine Animosität, so zumindest noch seine Bedenken damals gegen den Rundfunk. Kurzum, er wollte bei dem feierlichen Akt das Instrument nicht vor sich sehen. Und da erfand dann jemand auch so einen verborgenen Fleck, wo ich hinter einem Teppich stehen konnte. Es war aber, die Möglichkeit war nicht anders, ganz dicht hinter dem Rücken des Königs. Und ich musste nun flüsternd erzählen, wie Thomas Mann befangen herankam und den Preis in die Hände bekam und was er dazu sagte und musste das alles so leise über die Ostsee nach Berlin verkaufen, dass der König nichts davon hörte. Sein Platz auf dem Podium verlassen, er steigt die Stufen nieder ins Parkett. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König, Hände schütteln. Thomas Mann verbeugt sich tief. Mit den ersten Erfolgen kam dann natürlich die Lust, möglichst das Mikrofon überall aufzubauen, wo etwas los war. Und hier vielleicht beginnt die Infektion des Radiobetriebs und des Hörers mit der Wirklichkeit. Das Mikrofon kann die Töne jetzt dort abholen, wo Wirklichkeit ist, draußen, Die ersten Nachrichten aus der Außenwelt des Apparats. Eigentlich ist der Zufall der Vater der ersten Reportage gewesen. Eines Tages war Berlin in Aufregung durch eine Mitteilung über Deutschland, wären Ozeanflieger gesichtet worden. Also Flieger, die dem Beispiel des ersten Überfliegers Lindberg gefolgt waren, von Amerika nach Europa den Ozean zu überfliegen. Dort stößt es auf ein völlig neues Impulsspektrum. Wind weht dem Mikrofon jetzt um die Membran. Es wird Teil eines Raumes, den es abzutasten und zu übertragen vermag. Es kann spielerisch, kann mühelos, weil beweglich, die Perspektiven wechseln. Von der Mitte zu den vielstimmigen Rändern einer ungehörten Welt. Und damit verändert sich alles. Für das Mikrofon, für den Radiomacher, für den Hörer. Und die Berliner standen nun die ganze Nacht hindurch, vom Abend an, auf dem Tempelhofer Feld und warteten und warteten und guckten erst in den dämmerigen Abendhimmel und guckten dann auf den Nachthimmel und warteten, dass endlich Lichter, Positionslampen, dass endlich das Flugzeug der Ozeanflieger auftauchen würde. Und ich habe nun ohne den Gedanken einer Reportage oder etwas Ähnlichem oder Gleichwertigem, wie es etwa die geschriebene Zeitungsreportage darstellt, einfach als ob ich ans Telefon ging, den Berlinern fortlaufend Stimmungsberichte gegeben über das, was ich auf dem Tempelhofer Feld entwickelte und abspielte. Es lag in der Hand des Machers, wie er das Mikrofon nutzte. Es war ein leichtes, dieses sensible Instrument an seine Grenzen zu treiben, es zu überlasten, es zu fluten und ihm einen Krach zu entlocken, den die Welt so noch nicht gehört hatte. Krach erweiterte auch den Begriff der Musik. Nebenbei eine weitere Ausbruchsgeschichte. Die Berliner stehen eben an der Ecke und gucken nach allen Seiten und wo was Neues, was Frisches, was Lebendiges kommt, das halten sie an und da machen sie mit. Und so war es in der Nacht. Da war einer oder mehrere von den Wurstmax-Gestalten, da waren Zeitungshändler, da kamen die Prominenten, die Ansprachen an das Publikum hielten, es wurde gesungen und über das habe ich laufend berichtet. Mit dem Schritt nach draußen brachte uns das Mikro etwas Neues zu Gehör. Das Zufällige, das Vorgefundene, das Ungemachte, den Originalton. Also bitte. Und am nächsten Morgen haben wir zu unserer Freude und zu unserer Überraschung festgestellt, dass das mit Berlinern Spaß gemacht hatte. Dass die ganze lange Nacht, so wie die auf dem Tempelhofer Feld stehenden, zu Hause in ihrer Rundfunkecke und jeden Augenblick wussten, dass die Ozeanflieger noch immer nicht da waren. Das ist eine Überraschung, meine Damen und Herren. Eben kommen Sie an. Eben kommt der silberne Pfeil, der schwere Wucht. Kapitel 3. Dunkle Nacht. Ein wahrheitsgemäßer Ausschnitt. Die Geschichte des Originaltons ist die Geschichte des Mikrofons. Mit dieser mobil gewordenen Sonde schafft sich das Radio eine neue Unmittelbarkeit. Neue Formen des öffentlichen Sprechens erobern das Programm. Die Faszination der freien Rede unter freiem Himmel, ohne die keine Demokratie vorstellbar ist. Jetzt eben biegt das Auto mit der Hakenkreuzfahne um die Kurve zum Funkhaus. Aber der Weg zur Demokratie führt durch dunkle Nacht. Kommandos, Heilrufe begrüßen Herrn Dr. Goebbels. Ich halte den Rundfunk für das Allermodernste und für das Allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt. Selbst die freieste Errungenschaft des Radios, der Originalton, das Sprechen frei Schnauze, verlor im Propagandarundfunk der Nationalsozialisten seine Unschuld. Hier ist der Deutschlandsender, hier sind alle deutschen Sender. Und der deutsche Kurzwellensender. Front- und sogar KZ-Berichte, Wochenschauen, Tagesnachrichten, Originaltöne von Soldaten, Fabrikarbeitern und selbst Kindern. Goebbels Abteilung spannte alle Formen des Sprechens in den Dienst der Propaganda. So bringen wir heute einen wahrheitsgemäßen Ausschnitt aus dem Konzentrationslager Groß-Berlins. Wir sind mit dem Mikrofon nach Oranienburg hinausgewandert und wollen nun versuchen, Ihnen und der Welt die Wahrheit, ein Spiegelbild des Lebens, zu Gehör zu bringen. Wir wollen versuchen, mit dem Mikrofon in das Verwaltungsgebäude zu zu gehen und auf dem Wege dahin den Speisesaal zu besichtigen. Kommen Sie mal her. Wie heißen Sie? Schulte. Sind Sie Kommunist gewesen? Wohl. Hier, was haben Sie jetzt für eine Essenssuppe hier? Kopfsuppe. Werden Sie davon satt? Wohl. Vorbei der Traum. Was haben Sie gestern gegessen? Von Wirklichkeit im Radio. Trauben. Sie schmecken wohl nicht. Jawohl, Sie haben ein gutes Essen. Was meinen Sie wohl, was wir Nationalsozialisten zu essen gekriegt hättet, wenn ihr Kommunisten am Ruder gewesen wärt? Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemandem sonst. Wir können, soweit unser Auge schweift, nichts entdecken als Ordnung und Sauberkeit. Ich glaube, es ist wohl keiner hier unzufrieden, dem diese Erbsensuppe nicht schmecken sollte mit Speckbeilage. Kapitel 4. Die unkontrollierte Aufnahme. Die zweite Stufe in der Ausbruchsgeschichte des Mikrofons erreichen wir dann erst Anfang der 60er Jahre. Und dieses Kapitel ist eng geknüpft an den Dokumentarfilm des amerikanischen Direct Cinema. Sein Ansatz war so revolutionär wie seine Technik. Die 16mm Handkamera und daran gekoppelt die ersten tragbaren Tonbandgeräte. Filmen im Stehen, im Gehen und in freier Fahrt. Mit diesen neuen Instrumenten ausgestattet, trat eine Generation von Journalistinnen und Filmemachern an, die Glaubwürdigkeit des dokumentarischen Mediums nach Jahren der propagandistischen Manipulation wiederherzustellen. Allen voran Robert Drew, D.A. Pennebaker und dessen Freund Richard Leacock. Das wirkliche Leben hat im Fernsehen noch gar nicht stattgefunden. Hierfür brauchen wir eine ganz neue Form des Journalismus. Dem Dokumentarfilmer Richard Leacock schwebte eine rein beobachtende, unmanipuliert und kommentarlos zeigende Kameraführung vor, die ihre Protagonisten zeigt, wie sie sind. Reality as it is. I like looking at the world the way it is. Es wäre ein Theater ohne Schauspieler. Es wären Theaterstücke ohne Dramatiker. Es würde ohne Zusammenfassung und Meinung berichten. Es wäre die Fähigkeit, in das Leben der Menschen zu schauen. The fly on the wall. Die Kamera des Direct Cinema, so Richard Leacock, solle sich wie eine Fliege an der Wand verhalten. Das vorfilmische Ereignis so unverfälscht wie möglich aufzeichnen und es so wenig wie möglich durch die Anwesenheit der Kamera beeinflussen oder stören. This is the story of the primary process, as it is fought in any important state, in any election year, but seen close up, as there's never before been captured by the camera. Mit dem Dokumentarfilm Primary setzt das Trio 1960 einen Meilenstein. Es begleitet den amerikanischen Senator John F. Kennedy bei seinem Vorwahlkampf im Bundesstaat Wisconsin. Die Kamera folgt ihm auf Schritt und Tritt, zeigt den nahbaren Politiker. Das Mikrofon dokumentiert sein Gespür für den kleinen Moment, für den Smalltalk mit dem kleinen Mann am Straßenrand. So nah war der Zuschauer einem Politiker, so nah war die dokumentarische Arbeit dem Real Life vielleicht noch nie gekommen. Kennedy gewann das Duell gegen seinen medienscheueren Rivalen Hubert Humphrey deutlich und alles Weitere ist Geschichte. Die Legende vom Uncontrolled Cinema, vom authentischen, unmanipulierten Journalismus war geschaffen. Mit dem vielfach preisgekrönten Film gelang Richard Leacock auch eine klare Abgrenzung zum französischen Cinéma Vérité. In Chronique d'un été aus dem Jahr 1961 nehmen die Autoren Edgar Morin und Jean Rouche eine aktive Rolle ein. Sie unterhalten sich mit den Protagonisten und miteinander über ihr Projekt. Auf einer zweiten Ebene sehen und kommentieren die Protagonisten den fertigen Film. Und wir, die Filmzuschauerinnen, beobachten in dritter Ordnung sowohl einen Film als auch dessen Reflexion durch alle Beteiligten. Vous n'êtes pas intimidé maintenant. Jean Rouge zeige lediglich, wie Leute sich verhalten, wenn sie gefilmt werden. Das Direct Cinema dagegen versucht die Beobachtung erster Ordnung. Ich klicke mich durch mein Tonarchiv der letzten 20 Jahre. Die Sache mit dieser unkontrollierten Aufnahme lässt mich nicht los. War mein Mikrofon jemals die unsichtbare Fliege an der Wand? Hatte ich nicht immer einen Grund, ein Ziel, einen Fokus vor Ohren, wenn ich das Mikrofon ausgepackt und scharf gestellt habe? Als ich mich zum ersten Mal in einem Stehlift auf einen verschneiten Berg ziehen ließ, war ich so überwältigt von dem sich auftuenden Panorama, dass ich in voller Wintermontur und etwas umständlich mein Smartphone aus der Jackentasche zog und kurzerhand den Videoknopf drückte. In der Absicht, einen 360-Grad-Rundumblick aufzunehmen, habe ich kurz die Liftstange losgelassen. Mit diesem Sturz, würde ich heute sagen, mache ich meine erste schmerzhafte, aber dafür echte, reine dokumentarische Aufnahme. Erst im freien Fall, als ich die Aufnahme aus der Hand gegeben habe, erst im Moment des Kontrollverlustes, verewigte sich die Szene as it was. Voilà. Mit Begriffen wie Uncontrolled Cinema und Reality as it is unterstreichen die Apologeten des Direct Cinema ihren Glauben an die Authentizität ihrer filmischen Methode, wohingegen ihre Kritiker den Begriff der Realness an sich in Frage stellen. Der Vorwurf der Naivität trifft die Doku-Avantgardisten hart. Unverkennbar werden die Einflüsse der Semiotik in die Filmtheorie, die kein Genre mehr außerhalb ihrer Zeichensysteme duldet. Wer mit Begriffen wie objektiv, wahr und echt operierte, zeigte sich nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Und bis heute stellt sich jede Generation unter wechselnden Rahmenbedingungen die Frage nach der medialen Wirklichkeit. Auch der Hörfunk im Hörspiel und Feature ringt mit der Wirklichkeit. Entlang der Frage, wird Radio in der Wirklichkeit gemacht oder wird Radio im Radio gemacht? Ist ein Sarah Kane-Monolog so wirklich wie ein O-Ton aus der Psychiatrie? Was ist welthaltiger, Dichtung oder Dokumentation? Ist diese Form der Originaltonverarbeitung in das Haus, in das alte Haus bin ich gekommen. In das Haus, in das alte Haus bin ich gekommen. Und an dem Tag, da ist eigentlich alles passiert. Da ging es also los. Da habe ich auch zum ersten Mal die Leute als andere Leute erfahren. Haben einen ziemlich aalglatten Eindruck so gemacht. Und da kriegte ich so Angst. Und gar nicht so um mich rum stand. Da standen sie nämlich so um mich rum und da kriegte ich so Angst. Näher dran an der Wirklichkeit als diese? Ich habe meinen Personalausweis immer noch. Der wird gewaltsam in Sachsen-Waldau festgehalten. Stimmt. Also, ich weiß nicht, was da gelacht wird. Worüber lacht ihr nur? Über euch selbst, über eure Krankheiten oder was? Hast du noch eine Zigarette? Ja, da möchte ich auch gerne hin. Wenn ich könnte, würde ich da gerne hinfahren. Was würden Sie aber mit euch da machen in der DDR? Vergasen würden Sie euch da drüben. Interessierst du dich für die Eigenheiten einer einzelnen Person und willst ihr unkommentiert folgen? Er hat nur eins verdient, den Tod. Ja. Weil das darf nicht passieren. Ich meine Schwester, es geht um unsere Familienehre. Sogar vor meinem eigenen Leben kommt meine Ehre. Und ich sah, wie er da zappelt. Und ich habe ihm gesagt, bete wenigstens um Gott, dass er dir das verzeiht. Ob du noch zum Retten bist, weiß ich nicht. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Es hätte mir also keinen Spaß gemacht, eine Frau, wenn die jetzt gesagt, okay, wir gehen jetzt zusammen schlafen. Und es war irgendwie erregender, viel erregender, sie in eine Situation zu bringen, wo sie also mir nicht entkommen konnte. Und das Einzige, was ich in dem Moment wirklich gedacht habe, das war, wie kommst du hier weg? Gell? Der ganze Körper, alles Denken ist wirklich nur darauf ausgerichtet, zu überleben und wegzukommen. Ne? Und das war also ein unbeschreibliches Gefühl. Obwohl ich mich dagegen sträube, die so zuzugeben, aber irgendwie glaube ich doch, dass ein Gefühl der Erleichterung dabei war, als mir die Handschellen angelegt worden sind. Wenn dir als einer jemanden so den Arm auf den Hals drückt und du kriegst immer weniger Luft, ne, kannst kaum noch atmen und weißt ganz genau, wenn er noch ein bisschen mehr zudrückt, ist es aus. Das ist ein wahnsinniges Gefühl. Ne? Oder langweilt dich der Einzelfall schnell, weil dich Sprache als Geschehen interessiert und die überindividuellen Sprechfiguren? Also, ja, freilich, es muss ja sein. Ja, freilich. Ja, das ist teils, teils. Ich sage, es gibt halt fast nichts mehr zum Sagen. Es ist je nach Stimmung. Wie habe ich denn angefangen gehabt? Das habe ich natürlich vergessen. Ja. Ja, ja, ja. Die Erkenntnis. Bringt uns einem Glück näher. Glück, absolut. Ich habe das Glück gehabt. Das ist ein Grundhausdenken. Durch das Herausholen einzelner, solcher für mich ganz wesentlicher Partikel, konnte ich jetzt nicht diesen Sprecher, aber diese manipulierte, diese vorfabrizierte Sprache, diese vorfabrizierte Meinung, diese manipulierte Meinung, diese ganze Ökonomie seines Sprechens konnte ich jetzt aufbrechen. Ich konnte den Text, wenn ich ihn parzellierte, dekouvrieren. Ihn bis zur Kenntlichkeit treiben. Durch Schnitt und Montage etwas kenntlich zu machen, die Materialität der Arbeit nicht zu kaschieren, kann so aufschlussreich und witzig und erhellend und ehrlich sein, wie ein ungeschnittenes Stundeninterview künstlich und gestelzt erscheinen kann. Im Glaubenskrieg des Entweder-Oder wird es keinen Gewinner geben. In dem Kommunikationskrieg aber hat Twitter jetzt neue Regeln eingeführt. In der erst Anfang des Monats in Kraft getretenen Richtlinie zu synthetischen und manipulierten Medien von Twitter heißt es allgemein: Eine Kennzeichnung von Medienclips sei besonders wahrscheinlich, wenn bei Bild-, Video- oder Audiodateien erhebliche Änderungen vorliegen. Als Beispiel nennt Twitter an dieser Stelle Inhalte, die verfälscht, zusammen verändert, in der Abfolge geschnitten und verschnitten, verlangsamt wurden, um ihre Bedeutung zu verlangsamt, verändern. Außerdem schreibt der Dienst, subtilere Formen manipulierter Medien, zum Beispiel isolierende Bearbeitung, isolierende Auslassung von Kontext mit falschem Kontext, können von Fall zu Fall gekennzeichnet oder verlangsamt, entfernt, verändert, geschnitten werden. In einem weiteren Punkt der Richtlinie stellt Twitter klar, dass auch der Kontext, also der Inhalt eines Tweets, bewertet werde. Fünftes und letztes Kapitel. Ernstfall Wirklichkeit oder die alltägliche Einübung. Bei mir war es so. Wir haben in der DDR ein Visum gehabt für das ganze Jahr. Nicht? Ich konnte Sonntag, Sonntags rüber gehen und alles. So Kneipenrunden da in der DDR gemacht. War noch DDR-Geld. Trauen Sie Ihren Ohren? Vorsicht. Denn die beiden tun zwar immer so, als würden sie vor allem hören, was jemand sagt und diese sprachlichen Signale dann brav an das Gehirn weiterleiten. Ich sage, pass auf, ich gebe dann 10er fest. Fahren wir mal irgendwo hin, sagt er, er weiß schon, wohin. Unbestritten. Ja, pass auf, nicht in so ein Nuttending da irgendwo hin, so viel Geld habe ich nicht. Viel größeren Aufwand aber betreibt das Gehör in geheimer Mission, von der wir bewusst nicht viel wahrnehmen. Und da fährt er mir da bei Klärchen hin, nicht? Wo ich da sonst immer in der Nähe war, weil ich bin nie die Ecke da rumgegangen, weil das alles so tot war, die Ecken. Zur bloßen Spracherkennung aber braucht es kein Ohr. Dafür gibt es inzwischen Software. Das Ohr ist schon viel weiter. Dank lange eingeübter Zusatzqualifikationen gehört es heute zur Abteilung der überlebenssichernden und intelligenten, weil sozialen Organe. Es sichert uns das Überleben, weil es aus dem Gehörten nicht nur sprachliche Informationen herausfiltert, sondern mehr oder weniger unbemerkt zu jedem Sprechakt auch ein Dossier über den Sprechenden anlegt. Hat gefragt, ob ich tanze, hat gesagt, ich kann nicht tanzen. Kann ja auch nicht, ich kann heute noch nicht tanzen, werde ich nie lernen. Ne? Und ja, so kamen wir dann zusammen. Ne? Welche Interessen verfolgt diese Person? Ja, so sind wir heute immer nur so zusammen. Ne? Los, jeder hat seine eigene Wohnung. Will sie mir schaden? Wenn ich bei ihr hinziehe, und ich gebe dir die Wohnung auf und wir zanken uns, ne? Die schmeißt mal raus. Kann ich dieser Person trauen? Solche Dinge. Deswegen halte ich mir die Wohnung hier Hat schon seinen Grund, Herr. Und so leben wir viel besser zusammen. Der zugrunde liegende Algorithmus ist unschlagbar. Er basiert auf jahrtausendelang gesammelten Hörerfahrungswerten. Das macht sich natürlich auch der Originalton im Feature zunutze. Die meisten Menschen wissen ja nicht, außer sie waren mal im Schlachthof, wie Blut riecht und das Blut riecht und wie entsetzlich das riechen kann. Und wenn sie mal 30, 40, 50, 60 Tote haben, Menschen, die völlig zerrissen sind, die man in Zeltbahnen und in Wolldecken einsammeln muss, dann ist da plötzlich dieser Geruch. Mehr noch als im Originaltonhörspiel, das sein Ich bin Fiktion Lametta meist ja schon im Titel trägt, ist eine Originalton-Dokumentation vielleicht sogar die soziale Ohrenschule par excellence. Denn anders als die themenbezogene Reportage oder der körperlose Bericht ist das Feature, es wurde geraucht, mehr als sein Skript. Es wurde Musik gehört, führt es uns in eine Runde, weil es uns hören lässt, Batterien spendiert hat, auf ein Gebiet der letzten Unsicherheit, der nicht befriedigten Zweifel und offenen Fragen. Es wurde, wenn einer was hatte, die Flasche ausgewrungen, um die letzten drei Tropfen Schliwowitz oder Whisky oder was immer das war, noch rauszuholen. Solange es uns Menschen als atmende, sich bewegende, reagierende Wesen nahe bringt, bleiben wir im Bereich der Möglichkeiten, im Bereich der ungesicherten Wahrheiten. Aber Emotionen. Wir müssen also weiter aufmerksam zuhören. Die Sache ist noch nicht gegessen. Ich habe nicht einen einzigen Berichterstatter jemals gesehen mit Tränen. Dieser Weg, hier ist mein jahrzehntelanger Weg. Immer zur Arbeit und wieder zurück, komme ich an. Ein paar Morgen los. Ich stehe auf. Naja, na. Hier ist ein Teller Haferflocken-Suppe. Eine Stunde Trockenbrot flocke ich mich ein. Und einen kleinen Teller, habe ich eine kleine Pfanne, brate ich mich ein Ei und eine Scheibe Wurst. Ja? Dazu, das ist mein Morgenfrühstück. Ich sehe ihn förmlich vor mir, diesen alten Mann. Wie gebückt und müde er geht und seinen Karren vor sich herschiebt. Zu Hause wieder kommen. Also, jetzt sind wir bei der Gesundbrunnen und jetzt hauen wir ab nach Karl-Marx-Straße. Oder geht er ganz stolz und aufrecht und strahlt vor allem Würde auf? Wir müssen erst eine Fahrkarte lesen, dann so lassen wir uns nicht rissen, umsonst können wir da nicht fahren. Ja. Jeder Strafentlassene hat die Pflicht, sich zuerst hier zu melden. Dann muss es einen Grund dafür geben, warum nicht. Ist Ihnen das egal gewesen oder nehmen Sie das hier alles nicht so ernst? War mir weder egal, noch nehme ich das alles nicht ernst. Dazu war ich ja wohl drin. Man also hört förmlich den Druck auf die Ketten dieser Gesellschaft. Kann ich mir ja nicht sagen, weil ich jetzt selber nicht weh ist. Ich war draußen und dann... Immer alles vergessen und... Na, vergessen ist das bestimmt nicht. Ja, jeden Moment scheint er zu explodieren. Ja. Haben Sie denn Beschwerden irgendwie mit der Wirbelsäule? Überhaupt nicht. Noch nie. Im Bau auch nicht. Da musst du mal auch körperlich arbeiten. Oder er fällt gleich in sich zusammen. Körperliche Arbeiten nur einsetzbar sind. Da? Ich sah ja nicht aus, als wenn das mittelschwer ist. Kann ich nur sagen, was wir erfahren haben. Aber ihr hättet doch hier klar sein müssen. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr informieren müssen. Aber trotzdem schön an. Bitte. Also ich warte, bis er kommt. Ich gehe auch nicht zu ihm nach Hause oder so. Ich werde hier bleiben und warten. Dieses Mädchen. Ich bleib hier und warte. Hat man im Radio schon strahlendere Augen gehört? Ich versuche mir immer den Moment vorzustellen, wo es klingelt und ich die Tür aufmache oder so. Stimmt, jetzt höre ich es auch. Aber ich glaube, so weit werde ich es ja nicht erst kommen lassen. Ich werde am Fenster stehen und dann werde ich die Treppe runterrasen, wie ein Engel oder so. Ach, so, mir das in die Augen tropft. Ich muss jetzt noch mal tauchen, ja? Moment, ich bin gleich wieder oben. Das ist ja am Anfang immer so. wenn du jemanden kennenlernst. Der ist dir sympathisch. Ich meine, du kannst nicht mit allen von Anfang an schlafen, nicht? Also die meisten sind eben doch nicht mein Fall sozusagen. Ich habe wirklich wenig Männer kennengelernt, die ich mochte, nicht? Also mit denen ich gleich schlafen könnte oder so. Nicht? Die kenne ich doch. Die war bei mir auf der Schule. Ja, und dann ist es erstmal so körperlich. Und dann macht dir das so einen Spaß und dann willst du natürlich noch weiter. Ja, ich glaube, wir kennen sie alle. Sie spricht wie Mitte der 70er Jahre viele gesprochen haben. Und jetzt sitzt sie in der Badewanne und darf 58 Minuten lang erzählen, wie sie die Welt so sieht. Aha, echt? Dann hat man sogar noch die Macken lieb, die man vorher nicht lieb hatte. Mach doch mal aus, lass es doch nicht laufen. Du kannst es ja noch laufen, ja. Ich muss doch überlegen. Ja, überleg. Ich muss doch was Anständiges überlegen. Ich kann doch nicht irgendwas. Ja. Ja. Immer so ihre Ansicht daher, dann sind sie doch auch ein Sympathisant. Und wisst ihr, was ich von Sympathisanten halte? Die sind noch schlimmer. Bei mir darf keiner frei rumlaufen. Und was ist das? Haben sie das jetzt alles aufgenommen? Das kennt sie ruhig. Das ist meine Meinung und die Meinung von den meisten der AJ. Können wir den vielleicht überspringen? Deshalb sollte man meiner Meinung nach, wenn es einem die Sicherheit an erster Stelle steht, eine möglichst großkalibrige Waffe wählen. Also einen. Wieso? Ist doch spannend. 9mm Revolver zum Beispiel, der auch von der Handhabung für Ungeübte anstrengend, sehr einfach ist. Ja, sage ich doch. Der O-Ton versorgt uns mit einer Flut an sprachlichen und vorsprachlichen Signalen. Sie ist ja jetzt da 50 geworden und die hat ja 46 Jahre geschwiegen. Jeder Mensch trägt seine Geschichte auf den Stimmbändern. Als ich dann eben... Das Spiel mit der Wahrnehmung. Das ist brutal einfach. Also das war irgendwie normal einfach. Also ich bin so zufrieden. Also andererseits schlechter und mir jetzt ja nicht so ganz schlecht geht's mir ja nicht. Ich kriege mein Essen, kriege mein Trinken, aber meine Pflege und mehr kann man ja nie haben, ne? Als Mensch, nö. Ich weiß auch nicht, ein Wort ist doch ein Inhalt. Ist doch mach doch mal aus. Was ist denn das? Wir spielen alle Theater und wir alle wissen das. Je mehr wir beobachtet werden, desto stärker suchen wir vielleicht eine Rolle, in der wir uns zeigen und gleichzeitig darin verschwinden können. Wie es halt früher war, da bist du still und da wurde einfach nichts gesagt. Auch das Mikrofon, dieses absolut indiskrete Beobachtungsinstrument, schafft dem Sprechenden eine Bühne, auf der er sich zeigen und gleichzeitig unkenntlich machen kann. Wir haben uns direkt im gleichen Ballhaus kennengelernt, weil ich tanze gerne und ich bin ja nur wegen Tanzen da gewesen. Nicht? Und zwar war das am Himmelfahrt. Und wir, Hörerinnen und Hörer, dürfen unbeobachtet beobachten, mutmaßen und Geschichten weiterdenken. Ja, er hat sich nur ein bisschen dumm getan, weil er immer gesagt hat, er kann nicht tanzen. Dürfen selbst entscheiden, wie weit wir unser eigenes Leben im exemplarisch erzählten Leben der anderen spiegeln. Ja, ich habe gesagt, das machen wir schon, ich kann tanzen. Naja, und dann ging es immer weiter. Im Feature können wir nah ranholen und weit von uns weisen. Wie wir wollen. Wenn wir wollen. Die alltägliche Einübung. In den Ernstfall der Wirklichkeit. Also, wir hatten mal auch ein bisschen angelacht. Ich habe mal wieder ein bisschen gelacht. Dann hat ihr zu Hause gebracht und mit Taxi und bin der im Studio zum Beispiel dann eintritt, wenn der Text zu Ende gelesen ist. Jetzt zum Beispiel. Jetzt ist es 13.51 Uhr und laut Studio-Uhr 34 Sekunden. Ja, und dann ist das Skript zu Ende. Auf meinem Papier steht nichts mehr. Das war's. Jetzt spreche ich einfach mal so. Freie Rede. O-Ton. Freie Rede. Ich begebe mich in den O-Ton. Fühlt sich schon ein bisschen anders an, ne? Ja. Klingt wahrscheinlich auch anders. Viel mehr Pausen drin, weil... Die Stimme wird schon wieder ein bisschen zittriger. Ja, genau. Sagt das, man jetzt. Das Herz geht ein bisschen schneller. Das ist wie wenn der Schwimmring fehlt beim Schwimmen plötzlich, ne? Genau. Man mit den Armen rudert. Genau, plötzlich so, oh, wo will ich hin und wie komme ich da hin? Was ist denn eigentlich im Radio? Untergehen im Radio. Was ist denn der Untergang im Radio? Wie klingt ein untergehender O-Ton? Ja. Wenn man nur noch so nicht mehr weiter weiß und stottert. Und stolpert. Ja, stottern ist der Untergang, ja? Stottern ist wahrscheinlich der Untergang. Stimmt. Und dann kein Ende mehr finden. Aber was ist eigentlich die letzte Stufe in dieser Freiluftgeschichte? Was ist die nächste Stufe? Vielleicht ist es ja... Hast du dein Handy dabei? Nee. Brauchst du? Nee, aber da ist ja zum Beispiel ein Mikrofon drin. Irgendwie haben wir ja alle ständig ein Mikrofon in der Tasche. Und nehmen die ganze Zeit. Also können ganz schnell irgendwas aufnehmen und ganz schnell raushauen auf allen möglichen Kanälen. Also produzieren wir eigentlich auch andauernd Foto. Irgendwie schon, ne? Boah, diese ganzen YouTube-Videos, diese Do-it-yourself Erklärvideos. Stimmt, die geben da auch einfach so. Das ist auch alles O-Töne. Ja, das ist alles scripted. Wir sind alle so dran gewöhnt, eigentlich ganz viele O-Töne zu hören und aufzunehmen. Oh, lass mal aus hier. Ah, hier. Boah, frisch. Oh, lass mal da voll auf die Bank, oder? Ja. Wie ist denn das immer? Du hast immer ein Mikrofon gesagt. Und ich sag immer Mikrofon. Ich weiß nicht, müssen wir nochmal. Ingo, weißt du, ich glaub, das war beides richtig? Geht das? Mikrofon? Wir haben Aussprache-Datenbank nachgeguckt, es ist beides möglich. Mikrofon und Mikrofon. Beides. Dann haben wir alles richtig dann gemacht. Dann lassen wir es halt, wie es ist, oder? Boah, gemütlich. Boah, aber die Tauben bauen schon letzte Woche. Ja. Mikrobeute Kunst. O-Töne und das echte Leben im Radio. Feature von Giuseppe Majo. Mit Ausschnitten aus Preislied von Paul Wür, Mirjam von Werner Maike, Ich wurde immer kleiner von Karl-Heinz Schmidt-Lautzemes, Im Zustand der leeren Depression von Roswitha Kraus, Vorname Jonas von Thomas Heise, Vor meinem Leben kommt meine Ehre von Ingeborg Koch, Battlefield Eye von Edgar Lipki und vielen anderen. Es sprachen Oliver Broth, Gilles Chevalier, Massimo und Giuseppe Majo. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regieassistenz Felix Lehmann. Regie der Autor. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020. Zitiere. Zitiere. Zitiere. So was in der Art. Ich meine, doch, von 1 an 15 Zitat.